Deswegen ist der Umstand, dass der Mensch irgendwann anfing, Opfergaben zur Besänftigung der Götter zu erbringen, ein emanzipatorischer und aus damaliger Sicht nahezu genialer Akt proaktiver Problemlösung. Wer etwas opfert, kann die Götter vielleicht günstiger stimmen, damit sie es zum Beispiel regnen lassen. Und wenn nicht, versucht man es eben morgen noch einmal. Alles ist besser, als zu akzeptieren, dass man etwa auf das Wetter, das für eine ertragreiche Ernte entscheidend ist, nicht den geringsten Einfluss hat und in einer Welt totaler Fremdbestimmung lebt. Man kann einen solchen Glauben heute noch bei fast allen noch so formal hochgebildeten Ureinwohnern anderer Länder finden, also auch bei uns. Wohlwollend ausgedrückt, agiert unsere Spezies oft wie sehr ergebnisoffene Wissenschaftlerinnen, weil selbst die schwächste Arbeitshypothese ihrem Entwickler eine Zeit lang eine ungeahnte Souveränität verleiht. Verifizieren oder falsifizieren kann man dann immer noch. Natürlich wissen wir inzwischen, dass den allermeisten Regenzaubern ein falscher Kausalzusammenhang zugrunde lag. In anderen Fällen jedoch war der Mensch in Sachen Kausalität erfolgreicher. Wenn wir in der Sicherheit unserer Gemeinschaften etwas anpflanzen, wird nach einiger Zeit etwas wachsen, von dem wir uns ernähren können, ohne in den gefährlichen Wald aufbrechen zu müssen. Wenn wir Tiere halten, die uns Essen und Wolle geben, haben wir immer Essen und Wolle. Aus dem Verständnis für Ursache und Wirkung erwuchs also eine der für unsere Anpassungsfähigkeit wichtigsten Handlungsmaximen. Wo immer wir verstehen, dass Dinge nicht einfach so über uns hereinbrechen oder grundlos geschehen, begreifen wir auch, dass wir einen Zustand, der für uns bedrohlich ist, durch Weiterentwicklung und Veränderung – heute sprechen wir von Trial and Error – in einen besseren Zustand bringen können. Und zwar durch nichts anderes als innere und äußere Transformationen. Man könnte also auch sagen, durch eine Heldenreise.